1. Zufallig war dort ein skrupelloser Mann namens Seba, ein Benjaminit, de die Posaun Bleis und das Volk dazu aufrief, sich von David und seinem Erbe los usagen. 2. Daraufhin verließen all Israeliten David, M. Seba zu folgen, waren die Männer aus Juda ihrem König true blieben und in vom Jordan bis nach Jerusalem begleiteten. 3. Als David seinen Palast in Jerusalem erreicht, ließ die Zen Nebenfrauen, die das Haus bewacht hatten, in ein Bewachtsgebäude bringen, wo sie bis zu ihrem Tod y Witwen lebten. 4. Danach befahl der König Amasa, die Männer von Juda innerhalb von 3 Tagen zu versammeln und sich anschließen persönlich bei ihm zu melden. 5. Amasa machte sich zwar auf den Weg, das Aufgebot zu organisieren, überschritt jedoch die Frist, die der König im für dies Aufgebot gesetzt hat. 6. David befürchtete, dass Seba größeren Schaden anrichten konnte als Absalom, weshalb Abisai befahl, mit den verfügbaren Truppen die Verfolgung aufzunehmen, bevor Seba befestigt Stadt erreichen konnte. 7. So zogen Joabs Männer zusammen mit den Kreven, Pleven und allen tapferen Kriegen aus Jerusalem aus, Seba, den Sohn Bichris, zu stellen. 8. Als sie den großen Stein bei Gibeon erreichten, begegneten sie Amasa, Job trug sein Kriegskleidung und ein Schwert, das jedoch waren der Bewegung aus der Schade zu Boden fiel. 9. Job fragte Amasa nach seinem Wohligehen und Ergriff in mit der rechten Hand Bart, als wollte in zur Begrüßung kussen. 10. Da Amasa nicht auf das Schwert in Joabs Hand aktiert, stieß dieser is ihm in den Bauch, woraufhin Amasa sofort starb, wann das eins weiter Stoss notig war. 11. Einer von Joabs Jungen Mannen blieb bei dem Leichnamstehen und rief den vor Basi Händen zu, das Jeder, der Job und David unterstutz, Job folgen soll. 12. Da Amasa jedoch blutubestront mitten auf dem Weg lag und Soldaten stehen blieben, in Anzerstaren, schleppte der Mann den Körper auf ein Feld und deckte in mit einem Mantel zu. 13. Sobald der Leichnam vom Weg entfernt worden war, setzten Almanere Ren Marsh fort, Job bei der Verfolgung Sebers zu unterstutzen. 14. Seba Dirchquet unterdessen Alstam Israels bis nach Abel Bethmarcher, wo bei sich im Al-Angehorigen seines Geschlechts anschlossen und im in die Stadt folgten. 15. Joabs Truppen belagerten die Stadt und errichteten einen Wall gegen die Ossi-Mauer, waren das Gesamte hier versucht, die Befestigungen zum Einster zu bringen. 16. In dieser Situation rief ein kluger Frau von der Stadtmauer Herabund bat darum, mit Job persönlich sprechen zu dürfen. 17. Als er vortrat, Verge wisset sie sich seiner Identität und forderte ihn auf, die Wert seiner Dienerin aufmerksam anzuhören, woraufhin seine Bereitschaft erklärt. 18. Sie erinnert in ein alt Sprichwort, nach dem Mann in der Stadt Abel Rat fragen muss, ein Angelegenheit endgültig und gerecht zu klaren. 19. Sie betonte, dass sie zu den friedlichen und truen Bürgern Israels gehor, und fragte Job, warum ein so bedutend Stadt und damit das Erbe des Herrn vernichten wohl. 20. Job antwortet sofort, dass es Keensweg sein Absicht sei, die Stadt zu zerstören oder die Bewohner zu vernichten. 21. Erklärt, dass Lediglich Seba such, der gegen König David rebelliert habe, sobald man im Dysen man auslieffer, wird die Belagerung bin den. 22. Dank Ayers klugen Rates Ubersuit die Frau die Burger, Seba zu in Thorpton, woraufhin Job den Rucksack befahl und das hier nach Hauser entlies. 23. Nach Dysen Erenissen übernahm Job wieder den Oberbefehl über das Gesamte hier Israels, warend Benaja das Kommando über die Königlich Leibwash innehat. 24. Adoniram war für die Zwangsarbeit zuständig, und Josaphat, der Sohn Ahilud's, bekleidet das Amt des Sprechers und Geschichtsschreibers. 25. Sieger fungiert als Staatsschreiber, warend Zadok und Abjatha weiterhin als Priester im Dienst des Königs standen. 26. Zu satzlich zu Dysen bin ten word auch ira, der Gyrit. Als ein enger Berater und Priester für König David eingesetzt.